1. Das Wort des Herrn Word mir ernüt mitgeteilt, wo Bayo mir Spiesefisch Anweisungen für mein Leben gab. 2. Gott befahl mir ausdrücklich, und diesem Ort weder ein Frau zu heiraten noch son oder Tochter zu haben. 3. Denn der Herr erklärt die Konsequenzen für die Kinder, die hier geboren werden, so i für ihr Eltern, die sie in diesem Land gesucht haben. For sie werden in qualvollen Krankheiten sterben, one das jemand am sie trauert oder sie begrabt, stattdessen werden ihr leichen wie Dunge auf den Felden liegen und den Tieren als Nahrung dienen. 5. Der Herr untersagte mir zu dem, ein Haus der Trauer zu betreten oder Beileid zu bekunden, die er seinen Frieden, sein Neid und sein Erbarmen von diesem Volk zurückgezogen hat. 6. So will angesehen als auch einfach Bürger werden in diesem Land sterben, one begraben zu werden, und niemand wird die üblichen Trauerrituale für sie vollziehen. 7. Es wird niemand die sein, der den Trauernden Brot zur Trostung bricht oder ihnen den Becher des Trosts reicht, selbst wenn sie ihr Eltern verloren haben. 8. Ebenso wird mir verboten, und festmalen Teil zu nehmen, dort mit den Menschen zu essen und zu trinken. 9. Denn der Herr der Heerscheren, der Gott Israels, kündigteren, das jeglichen Jubel und die Freude von Hochzeiten noch zu Lebzeiten der Anwesenden bin den Word. 10. Wenn du dem Volk Diocese Unheil verkündest und sie dich nach dem Grund für ihre Verschuldung und ihre Sünden gegen Gott fragen, sollst du ihnen antworten. 11. Erklär ihnen, dass ihre Vorfahren Gott verlassen haben, anderen Gotten zu dienen, während sie gleichzeitig sein Gesetz missachteten. 12. Die ihr jedoch noch schlimmer gehandelt hat als ihr Vater und starrsinnig ihren eigenen Bösen Neigungen folgt, anstatt auf Gott zu hören, folgen nun die Konsequenzen. 13. Die Schuld wird Gott euch aus diesem Land in ein unbekanntes Gebiet vertrieben, wo Tag und Nacht fremden Gotten dienen must, die euch kein Erbarmen mehr sagen wird. 14. Dennoch wird ein Zeit kommen, in der man nicht mehr nur und die Befreiung aus Ägypten erinnern wird, wenn man einen niederblickt. 15. Stattdessen wird man Gott dafür preisen, dass die Israeliten aus dem Norden und aus allen Landen zurückgebracht hat, in die sie zu verwüsten hat. 16. Gott kündigteren, zahlreich Fischer und Jäger zu senden, die das Volk systematisch in allen Bergen, Hügeln und Felsspalten aufspüren werden. 17. Die sein Organ auf all Handeln gerichtet sind, bleibt kein ihre Sünden oder Ungerechtigkeiten vor seinem Blick verborgen. 18. So ist Word ihr Verfehlungen doppelt bestrafen, weil sie das Land durch ihr abscheulichen Götzenbilder entweiht und sein Agentum mit Graueltaten gefüllt haben. 19. Der Prophet erkennt Gott als sein Storken Zuflucht in Zeiten der Noten und prophezeit, dass die Volke der Oder erkennen werden, dass ihr Götzen wertlos sind. 20. Es wird die rhetorische Frage gestellt, ob ein Mensch sich selbst Gott erschaffen kann, die dies in Wirklichkeit gar kein Gottlich Markt besitzen. 21. Die Schuld wird Gott ihnen sein Markt und Stork unmissverständlich demonstrieren, damit sie schließlich erkennen, dass sein Name der Herr ist.